würde jetzt aber erstmal unsere Referentin vorstellen, Lisa Vollmer. Sie ist Aktivistin bei Stadt von Unten und auch wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Europäische Urbanistik, aber hat vor allem auch dieses schöne Buch Strategien gegen Gentrifizierung geschrieben, was, wenn ihr wollt, ja auch käuflich zu erwerben ist. Und bevor wir loslegen, würde ich noch kurz sagen, wir würden die Veranstaltung aufzeichnen. Die Veranstaltung an sich schon, wenn ihr später bei der Diskussion wollt, dass eure Aufnahme nicht aufgenommen wird, sagt einfach Bescheid vorher, dann schneiden wir es danach einfach raus. Genau. Ich würde einfach mal mit einer Frage anfangen an dich, die wir auch im Ankündigungstext gestellt haben. Seit Jahren wird gesagt, dass der Wedding irgendwie im Kommen ist, aber irgendwie ist er eigentlich auch immer noch nicht da, aber trotzdem steigen die Mieten. Wie kannst du das erklären? Genau, was hat das irgendwas mit Gentrifizierung zu tun? Das ist ja die Frage. In dem Buch beschäftige ich mich in der ersten Hälfte vor allem mit Gentrifizierungstheorien und stelle dabei fest, wie viele andere Autorinnen schon vor mir, dass Gentrifizierung sehr umstrittener und vieldeutiger Begriff ist. Sowohl in der öffentlichen Debatte als auch in der wissenschaftlichen Debatte gibt es da eben ganz unterschiedliche Zugänge dazu. Und oftmals in beiden diesen Debatten wird Gentrifizierung so ein bisschen als so, wie so eine natürliche Entwicklung oder so Naturgewalt, die so eine arme Nachbarschaft befällt, auf irgendeine Art und Weise dargestellt. Und wahlweise werden Hipster, Schwaben oder Touristen oder vielleicht hier im Wedding auch die Leute aus Kreuzberg, keine Ahnung, verantwortlich gemacht für die Gentrifizierung. Die sind daran schuld. Und ich glaube, so ein Verständnis von Gentrifizierung, dass das so als natürliche Entwicklung sieht und gleichzeitig bestimmte Personengruppen jetzt dafür verantwortlich macht, das ist ein sehr gutes Verständnis für die Profiteure der Gentrifizierung. Weil das natürlich dazu führt, dass man politisch ohnmächtig ist, da irgendwas dagegen zu tun, und außerdem die Auseinandersetzung in den Bereich von moralischen Schuldzuweisungen verweist, wo man eben entweder auch sich selber, auch sehr beliebt bei Studierenden, ich bin ja schuld, oh Gott, ich kann gar nichts mehr machen, weil ich selber Gentrifizierung verursache, oder eben man beschuldigt andere. Das ist natürlich kein besonders ermächtigendes Verständnis von Gentrifizierung. Gentrifizierung meint die Aufwertung von Nachbarschaften. Das Aufwertung kann baulich tatsächlich sein, also dass etwas besser gestaltet wird, der Spielplatz, Häuser, wie auch immer. Oder die kulturelle und diskursive Aufwertung von Nachbarschaften. Also diese Erzählung, dass der Wedding jetzt seit 10 Jahren kommt, ist ja Teil so eines Versuchs zumindest, einer diskursiven Aufwertung. Der Wedding ist insofern, das wisst ihr vielleicht auch alle besser als ich, aber doch kann man, irgendwie passt das nicht so ganz rein, ne? Weil irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass jetzt hier wahnsinnig viel baulich aufgewertet wird, im Allgemeinen, an manchen Ecken natürlich schon. Und diese kulturelle und diskursive Aufwertung klappt jetzt auch nicht so mördermäßig. Aber trotzdem steigen die Mieten. Also das ist ja unbenommen, dass es auch hier immer mehr passiert, weil eben auch hier die Immobilienwirtschaft und oder die Stadtregierung sozusagen Interesse daran hat, dass die Mieten steigen. Gentrifizierung ist also ein Prozess, in dem immobilienwirtschaftliche Akteure und oder die kommunale Regierung ein Interesse daran haben, dass genau das passiert. Und das, denke ich, kann man auch als Bevölkerungspolitik sehen. Also immobilienwirtschaftliche Akteure wollen eben eine bestimmte Rendite erzielen und brauchen, und dafür ist es nötig, dass ärmere Haushalte, die irgendwo wohnen, verdrängt werden, damit reichere Haushalte dahin ziehen können und eben mehr Miete bezahlen können. Daran, das Interesse der Immobilienwirtschaft ist klar, ne, die wollen einfach mehr Geld damit verdienen. Aber auch Regierungen, kommunale Regierungen können da eben Interesse dran haben, um die steuerzahlungskräftigen Schichten, die eben größtenteils auch in Suburbia, ins Umland gezogen sind, wieder zurückzuholen, dass die wieder in der Innenstadt wohnen und da ihre Steuern zahlen. Also auch daher, deswegen sind auch oft staatliche Institutionen oder staatliche Akteure mit, die das vorantreiben, diese Mietsteigerungsprozesse. Also ganz wichtig ist festzuhalten, dass Gentrifizierung eben per Definition auch Verdrängung heißt. Verdrängung von ärmeren Haushalten durch Wohlhabende. Das ist nicht ein Nebeneffekt oder was nicht mit Absicht passiert während der Gentrifizierung, sondern das ist genau ihr Wesensmerkmal, das ist zentral. Jetzt kann man natürlich fragen, warum ist Verdrängung überhaupt so schlimm? können, ziehen Leute halt woanders hin. Das ist natürlich auf zwei Ebenen schlimm. Einerseits für die Haushalte selber, die betroffen sind davon. Weil wenn man schon länger in der Nachbarschaft wohnt, hat man da ja soziale Netzwerke aufgebaut. Man hat eine soziale Infrastruktur, auf die man baut. Man hat auch eine emotionale Bindung zu dieser Nachbarschaft. Und das sind vor allem gerade ärmere Haushalte, die sehr stark auf diese Ressourcen angewiesen sind. Viel mehr noch als reichere Haushalte. Und für die der Verlust von so etwas sehr, sehr viel schlimmer ist und ganz viele Effekte auf ihr Leben hat. Und wenn das noch kombiniert ist mit, wenn man zum Beispiel in einer bestimmten ethnisch geprägten Nachbarschaft wohnt und da seine ethnisch geprägte Infrastruktur hat und da dann wegziehen soll, ist es auch noch schlimmer, weil dann vielleicht in der neuen Nachbarschaft der Hausarzt eben nicht türkisch, arabisch oder polnisch oder was auch immer spricht. Also für einzelne individuelle Haushalte ist das mit der Verdrängung ein Problem, aber auch für die gesamte Stadtstruktur, weil Gentrifizierung zur Segregation führt, also zur räumlichen Konzentration von bestimmten sozialen Gruppen in einer Nachbarschaft. Und das wiederum hat auch negative Folgen. Einerseits für die Leute, die da wohnen, zum Beispiel, weil in ärmeren Vierteln oft die Infrastruktur schlechter ist, also die Schulen zum Beispiel, die sind schlechter ausgestattet. Aber es ist auch für die gesamte Gesellschaft nicht gut, wenn die Segregation immer stärker zunimmt, weil dann ja auch die sozusagen die Lebensrealitäten von ärmeren und reicheren Menschen überhaupt nicht mehr aufeinandertreffen und überhaupt kein Austausch mehr stattfindet und der soziale Zusammenhalt darunter eben leidet. Oder in der Mieterinnenbewegung in Berlin ist dafür mal der Begriff geprägt worden, dadurch entstehen Parallelgesellschaften der Reichen durch diese Segregation. Genau, wichtig ist aber festzuhalten, dass Gentrifizierung eben nicht unabwendbar ist, sondern dass man dass hinter Mietsteigerung und Verdrängung ganz bestimmte Interessen stehen und dass man sich gegen die auch wehren kann. Und wir haben hier im Wedding sehr verschiedene Mietenproteste, also zum Beispiel die Vonovia-Mieterinnen versuchen sich gegen zu hohe Nebenkassenabrechnungen zu wehren. Die AMA 65 hat gerade ihr Haus zumindest gekauft oder zumindest in den Besitz von öffentlichen Gesellschaften zu überführen. Die Koloniestraße 10 versucht sich gerade gegen Abriss der Remisenhöfe zu wehren und die Mieterprotester der Koloniestraße, die haben sich, als sie aus der sozialen Wohnungsbauförderung rausgefallen sind, dagegen gewehrt, dass ihre Mieten um 100% steigen. Sind das typische Mietenproteste und auf welche Form von Gentrifizierung bieten die quasi eine Antwort? Genau, ich würde sagen, das sind ganz typische Arten von Gruppen, nicht nur innerhalb von Berlin, sondern auch in anderen Städten gründen sich eben viele dieser Gruppen aus einer ganz konkreten Betroffenheit heraus in einem Haus, anhand eines spezifischen Problems, was sie betrifft. Du hast es erwähnt, die Vonovia-Mieterinnen zum Beispiel, eben gegen die speziellen Verwertungsstrategien von diesen finanzmarktorientierten Akteuren am Wohnungsmarkt und die eben zum Beispiel versuchen, durch eine Abzocke über die Nebenkostenabrechnung, wie das in der Liebenwalder Straße passiert ist, wie ich das verstanden habe, eben versuchen, möglichst hohe Rendite zu machen. Das ist eine ganz klassische, ist ein ganz klassisches Problem und auch eine ganz klassische Antwort darauf, sich eben gemeinsam zu organisieren. Auch die Mieterinnenproteste in der Koloniestraße ist ja einer von sehr, sehr vielen Mieterprotestinitiativen in Berlin, die gegen die Probleme im sozialen Wohnungsbau sich organisiert haben. Hier haben wir eben diese deutsche Besonderheit, dass sozialer Wohnungsbau in Deutschland nicht unbedingt in öffentlicher Hand ist und dieser soziale Wohnungsbau auch immer nur für eine bestimmte Zeit sozialer Wohnungsbau bleibt und dann einfach ohne soziale Bindung irgendwie in den freien Markt übergeht. Und in Berlin nochmal mit ein paar anderen Absurditäten verbunden, das eben zu wahnsinnigen Mietpreissteigerungen bei den ärmsten Haushalten auf einmal führt. Das hat ganz viele Protestgruppen in Berlin hervorgerufen. Die Verdrängung von Kleingewerbe ist auch immer wieder Anlass für Organisierung von Nachbarinnen oder von betroffenen Gewerbetreibenden. Genau, und ich finde auch typisch an diesen Gruppen ist sie eben, dass sie eine politische Lösung anstreben. Also dass sie zum Beispiel die AMA 65 gesagt hat, wir wollen rekommunalisiert werden, wir wollen ins öffentliche Eigentum, beziehungsweise sie wollten, glaube ich, erst ein Mietshäusern-Cup gedeckt werden und das ist, weil es dann zu teuer war, sind sie jetzt bei Stadt und Land, also bei einem landeseigenen Wohnungsunternehmen und setzen sich jetzt für die Demokratisierung dieses landeseigenen Wohnungsunternehmen ein. Also sozusagen der Kampf ist gewonnen, aber trotzdem bleiben die Leute politisch. und engagieren sich weiter. Natürlich nicht alle, aber manche schon. Oder die Vonovia ist ja sozusagen die kleine Schwester der Deutschen Wohnen hier in Berlin. Also auch da eine politische Lösung für dieses Problem, diese Akteure, die halt überhaupt nicht mehr einhegbar sind, dass man die enteignen muss. Vielleicht können wir später nochmal drüber reden, warum nicht nur die Deutsche Wohnen oder Vonovia-Mieterinnen was davon haben, wenn die enteignet werden. Genau, eine andere Art von typischer Gruppe, die Teil dieser Mieterinnenbewegung in Berlin und in anderen Städten ist und die ein bisschen anders gelagert sind, glaube ich, als diese Gruppen, die sich aus der Betroffenheit in einem Haus gründen, ist Hände weg vom Wedding, würde ich sagen. Sozusagen Leute, die eher aus einer direkten politischen Motivation sich zusammentun, sich stadtpolitisch engagieren möchten. Das gibt es auch in anderen Städten ganz oft und man erkennt es oft schon am Namen, den Unterschied. Die heißen dann nicht wie das Haus, wie die Ammer 65 oder so oder wie die Nachbarschaft, sondern die heißen dann oft Stadt für alle oder weiß ich nicht, Bochum für alle oder Recht auf Stadt Jena oder so. Also genau diese sozusagen eher allgemeineren Namen. Und die Gruppen suchen sich dann oft die Betroffenen. Also entweder suchen sie sich Betroffenen von einem bestimmten Problem, wie zum Beispiel Zwangsräumung, und sagen, wir organisieren uns gemeinsam mit diesen Leuten. Oder oder sie machen das an einem bestimmten Ort. Also wie wir bei Stadt von unten, die gesagt haben, wir nehmen uns das Dragoner-Areal in Kreuzberg 61 und möchten an diesem Gelände verschiedene stadtpolitische Themen aufzeigen. Auch das sieht man immer wieder in verschiedenen Städten, dass das passiert. Genau, deswegen würde ich sagen, Wedding, nichts Besonderes. Genau, vielleicht fangen wir jetzt schon mal mit Fragen an, oder hast du schon noch... Also wir können jederzeit fragen, das ist aber genau. Ich habe auch noch ein... Ja. Welche Rolle hatten die Quartiersmanagements bei der Aufwertung? Ich habe das im Springelkiez mitbekommen, dass auch Zuschüsse dann hauptsächlich so für Verbesserung der also beispielsweise ein Park, und hinterher habe ich mir viel mehr auf, dass es gar nicht so sehr für uns war, sondern nur um den Kiez aufzuwerten. Also auch ein Trimmlichtpfad und so wurde angelegt. Also es wurde schon ein bisschen was investiert, also zumindest im Springelkiez. Und da sind die Mieten wirklich exorbitant gestiegen. Mhm. Genau, also ich glaube nicht, dass man Quartiersmanagement alleine dafür verantwortlich machen kann, dass sowas passiert, aber das kann natürlich ein Instrument sein, das von der Stadt eingesetzt wird, um genau solche Aufwertungsprozesse voranzutreiben. Muss es nicht, das ist ein relativ flexibles Instrument, aber oft ist es genauso passiert. Ich bin auch hier gerade hergelaufen und an so einem Flyer vorbei, auch von einem Quartiersmanagement hier in der Gegend, nehme ich an, wo auch stand, Kieztraum, der Kiez wird sauber, sicher, ordentlich oder so. Man erkennt es schon an, man erkennt es einfach. Da stand, glaube ich, gar nicht Quartiersmanagement drauf, aber man kann sich sicher sein, dass von denen. Genau, also es gibt schon sozusagen den Versuch, mit sehr wenig Geld, das ist ja auch Teil des Problems, dann Nachbarschaften irgendwie diskursiv oder durch kleine Verbesserungen aufzuwerten. Das hilft selten viel, weil da, ich meine, ne, also jeder hat das Recht, in einer lebenswerten Nachbarschaft zu wohnen. Und das, ich finde, da sollte man nicht dagegen sein. Und das kann man auch Nachbarinnen nicht vermitteln. Deswegen sind solche Abwertungsstrategien, wie manche linke Gruppen sie fahren, meiner Meinung nach auch total kontraproduktiv. Weil jeder eben das Recht hat, in einer lebenswerten Nachbarschaft zu wohnen. Aber Quartiersmanagement ist bestimmt nicht der Weg, das zu erreichen, weil die auch überhaupt nicht die finanziellen Mittel haben, wirklich sozusagen Nachbarschaften auch baulich lebenswerter zu machen. Genau, und sie werden eben oft genutzt, um sowas vorzubereiten. In Neukölln zum Beispiel wurde Leerstand dann mit so künstlerischen Zwischennutzungen, aber auch nur Zwischennutzungen, die durften auch nicht bleiben, aber Zwischennutzungen gesetzt, dass es dann in der Presse besser verkaufbar ist. Genau, also sozusagen genau dieses staatliche Instrument, von dem ich gesprochen habe, diese staatliche Akteure das benutzen, um sowas zu machen, mit dem Ziel, Bevölkerung auszutauschen. Gibt es gerade noch Fragen zu dem Teil, sonst würde ich noch schon weiter. Also noch eine Wahrnehmung. Das ist halt lustig, weil Hände weg vom Wedding hatte, glaube ich, mal so einen Kleber gemacht, wo drauf stand, der Wedding bleibt dreckig. Und trotzdem die Mieten so gestiegen sind im Springelkiez, ist er dreckiger denn je. Es ist auch eine Folge von so Umbaumaßnahmen. Also das Sprengelhaus macht ständig Versammlungen, zu viel Müll. Und tatsächlich, so Baufirmen lassen oft ihren Schub zurück. Also da werden die Abbrucharbeiter eingestellt, um irgendwelche Wände aufzubrechen, weil natürlich verändern die Grundrisse. Und der Bauschutt stapelt sich dann zum Teil in der Nähe vom Kinderbauernhof. Ja, also wird einfach auf die Straße gestellt, weil sie sich das sparen wollen, das zur BSR zu bringen. Ne? Also das hat wirklich sehr zugenommen. Ja. Auch Henneweg von Wedding hat eine lange Geschichte und viel gelernt. Ich würde jetzt eigentlich zu einer der wichtigen Fragen kommen, was eigentlich gegen Gentrifizierung dann tun, gerade hier in Wedding oder in Berlin insgesamt. Genau, also ich bin der festen Überzeugung, dass es eigentlich nicht an konkreten Vorschlägen mangelt, was man gegen Gentrifizierung tun kann oder für eine soziale Wohnraumversorgung. Da gibt es sehr, sehr viele Vorschläge. Viele davon kommen aus der Mieterinnenbewegung, manche davon kommen auch aus verschiedenen kommunalen Regierungen oder aus der Wissenschaft. Und man kann es zusammenfassen, vielleicht, also ohne jetzt, ne, das ist vielleicht wieder ein bisschen unkonkret, aber auf einer allgemeineren Ebene zusammenfassen, dass im Bestand mehr reguliert werden muss, auch im privaten Bestand. Das ist leider alles Bundesgesetzgebung, also zum Beispiel die sofortige Abschaffung der Modernisierungsumlage wäre so eine Maßnahme, die aber eben der Bund beschließen müsste. Genau, also der Bestand muss stärker reguliert werden. Natürlich, zweitens sollten Privatisierungen gestoppt werden, sowohl Privatisierung von Wohnungen als auch von Boden. Auch das war ein massives Problem in vielen Städten, dass jetzt überhaupt kein Bauland mehr da ist, weil man es alles verkauft hat. Und im Gegenteil sollte eben die öffentlichen Bestände sollten ausgebaut werden, massiv, weil man darüber eben viel besser, wenn der politische Wille denn da ist, Einfluss haben kann auf die Mieten, eben nicht nur in diesen Beständen, sondern wenn sozusagen der öffentliche Bestand groß genug ist, da gibt es verschiedene wissenschaftliche Studien zu, dann hat dieser Anteil des Bestandes eben auch Auswirkungen auf den restlichen privaten Mietmarkt. Deswegen ist es, glaube ich, auch für alle Mieterinnen in Berlin sehr wünschenswert, dass die Deutsche Wohnen und Co. enteignet werden, weil dann hätten wir auf einmal ein mehr als doppelt so großes öffentliches Wohnungssegment, was dann Einfluss hat auf die Entwicklung im privaten Mietmarkt. Genau, man sollte aber nicht nur die öffentlichen Akteure, die kommunalen oder landeseigenen Wohnungsunternehmen stärken, sondern auch kollektive Akteure, Genossenschaften, Mietshäuser-Syndikate und so weiter. Und man sollte allgemein diese öffentlichen Unternehmen demokratisieren. Ich glaube, es ist auch eine ganz... Viele Mieterinnen aus den landeseigenen Wohnungsunternehmen haben die Erfahrung gemacht, dass nur weil man im öffentlichen Eigentum ist, das nicht heißt, dass da irgendwie besonders soziale Wohnungspolitik gemacht wird. Mieten steigen, wir haben die höchsten Zwangsräumungsquoten zumindest gehabt. Das heißt, eine Forderung von vielen Mieterinitiativen ist auch, diese Unternehmen zu demokratisieren, damit Mieterinnen auch mitbestimmen können und vielleicht die Privatisierung verhindern, wenn der politische Wind sich wieder dreht. Genau, also wie gesagt, ich glaube, es gibt nicht der Mangel an Ideen, was man machen soll, auch an sehr konkreten politischen Vorschlägen gibt es alles, liegt auf dem Tisch, wird jetzt auch nicht erst seit gestern diskutiert, sondern es fehlt der politische Wille, das umzusetzen, das ist einfach nicht gewollt. Deswegen sozusagen fokussiere ich in dem Buch, in dem Hauptteil, da so, auch nicht darauf, jetzt irgendwelche Wohnungspolitiken oder so zu beschreiben, sondern darauf, mit welchen Strategien die sozialen Bewegungen, also die Mieterinnenbewegung, versucht, kommunale Regierungen dazu zu bewegen, Veränderungen herbeizuführen und auf welche Schwierigkeiten sie dabei sozusagen stoßen, also was ihnen da entgegenweht. Ich habe mich in dem Buch auch bemüht, diese Mieterinnenbewegung für ganz Deutschland darzustellen. Also ich spreche da von einer neuen Mieterinnenbewegung, die es ungefähr seit Mitte der 2000er Jahre gibt und eben in ganz Deutschland und nicht nur in Großstädten. Also es gibt auch durchaus in Klein- und Mittelstädten und von Dresden bis Bochum, von Konstanz bis Kiel, irgendwie über die gesamte Republik verteilt. Natürlich mit unterschiedlich starken Ausprägungen, genau. Ich habe schon vorhin beschrieben, aus was für verschiedene Arten von Gruppen es da so gibt. Also einerseits diese organisierten Hausgemeinschaften, die sich irgendwie aus ihrer konkreten Betroffenheit heraus kollektivieren und da erstmal aus dieser Vereinzelung auch raustreten müssen. Das heißt, oft erstmal sich im Haus zu organisieren, weil so, man kennt ja seine Nachbarn meistens gar nicht, kennt ja jeder von uns. Sondern muss da, wenn dann der Brief mit der Mieterhöhung kommt, erstmal beim Nachbar klopfen, muss sich das auch trauen, das zu tun und miteinander ins Gespräch kommen und verstehen, was da überhaupt passiert ist. Man muss auch verstehen, dass man kein Einzelfall ist und vielleicht auch nicht Opfer der Gier eines Vermieters, sondern dass da halt strukturelle Probleme dahinter stehen und systemische Ursachen. Und natürlich, je aktiver und je lautstärker so eine Bewegung auch ist, desto leichter ist es für neue Gruppen, sich da anzuschließen. Das ist vielleicht jetzt, also wenn sich jetzt eine Hausgemeinschaft in Berlin zusammenschließt, dann weiß sie schon, also dann weiß sie schon, hat die schon von außen überall gehört, was eigentlich das Problem ist. Aber vor 10 Jahren war das, glaube ich, noch, also es hat einen langen Prozess gebraucht, um überhaupt da rauszukommen, sich immer sagen lassen zu müssen, dass man ein Einzelfall ist und dass es diese Probleme nicht gibt und so. Genau, das sind also einerseits diese organisierten, diese betroffenen Gruppen und dann die politischen, eher aus politischer Motivation herauskommenden Gruppen. Ich glaube, in beiden ist aber ganz wichtig die Organisierungsarbeit von Leuten, die direkt betroffen sind. Und das ist auch, finde ich, eine der größten Herausforderungen. Also wie geht man denn damit um? Wie moderiert man eine Mieterinnenversammlung, auf der 30 empörte Mieterinnen erstmal ihren ganzen Frust rauskotzen möchten und da auch viel einen großen Grund zu haben, das zu tun? Also wie geht man damit um und wie ist man möglichst inklusiv gegenüber allen möglichen Leuten? Wie geht man damit um, dass Leute ganz, ganz unterschiedlich viel Zeit zur Verfügung haben oder ganz unterschiedlich viele Ressourcen? Manche Leute, es gibt unterschiedliche Sprachen, die gesprochen werden, damit meine ich jetzt nicht nur Deutsch oder Türkisch, sondern auch manche Leute verstehen, wie sie mit einem Medienvertreterin spricht, aber andere vielleicht nicht, müssen das erst lernen. Genau, auch eine große Herausforderung ist, dass selten jetzt man so einen unmittelbaren Erfolg feiern kann. Das heißt, man braucht oft einen langen Atem, trotz großer Frustrationserlebnisse. Und diese Organisierungsarbeit ist, glaube ich, ist einerseits deswegen schwierig, aber hat auch Vorteile davon, dass die Trägerschaft dieser Mieterinnenbewegung relativ divers ist. Also ich würde sagen, es setzt sich aus ärmeren Schichten bis hin zu so einer prekarisierten Mittelschicht zusammen. Das sind von Studierende bis Rentnerinnen. Rentnerinnen sind eine super wichtige Ressource für die Mieterinnenbewegung, weil die auch Zeit haben und sehr stark betroffen sind, gerade in Berlin auch, von Mietsteigerungen. Das sind Menschen mit und ohne Migrationshintergrund, mit und ohne politische Vorerfahrung und politische Vorerfahrung auch aus ganz verschiedenen Bereichen, aus Gewerkschaften oder irgendwas, aber auch nicht unbedingt seltener tatsächlich eher aus dem sozialen Bewegungsspektrum. Und diese Diversität der Leute, die da so mitmachen, die drückt sich auch in der Diversität der Aktions- und Organisationsformen aus. Also soziale Events sind total wichtig, es wird ganz viel Tee getrunken und Nachbarschaftsfeste gemacht und all diese Sachen, weil man sich ja erstmal kennenlernen muss. Aber auch ganz klassisch, ja, hier vorne ist noch was frei. Oder gibt doch die Stühle hinter, vielleicht. Genau, von Stadtteilfesten über Demos, über Lobbyarbeit, klassische, bis hin zu militanteren Aktionen wie Blockaden und Besetzungen ist das Spektrum da relativ breit und auch nicht unbedingt, also sozusagen die, es ist auch nicht immer sofort ersichtlich, welche Gruppe jetzt welche Militanz da hat. Also die Besetzungen, die in Stuttgart da gemacht werden, die sind, glaube ich, die kommen nicht unbedingt aus so einem linksradikalen Spektrum wie die Besetzung in Berlin. Also genau, da ist durchaus ein Hin und Her zu sehen. Wenn sich diese Mieterinnen, diese Hausgemeinschaften oder diese Gruppen dann mal formiert haben, dann kommt es meistens relativ schnell zu einer Konfrontation mit dem Vermieter, mit der Vermieterin, wo dann eben meistens festgestellt wird nach dem Gang zum Mieterverein, dass man keine rechtliche Handhabe hat, weil das, was der da macht, die Miete zu erhöhen um 80%, weil er eine Modernisierung macht oder die Umwandlung in Eigentum oder sowas, eben einfach legal ist und der Vermieter keinen Anlass hat, da irgendwelche Zugeständnisse zu machen. Das heißt, relativ schnell wenden sich diese Mieterinnengruppen dann auch an die Politik. Ich würde sagen, dass es in der Bewegung allgemein kein autonomes Politikverständnis gibt, sondern es wird eben schon fokussiert eher auf kommunale Regierung, dass die was machen sollen, auf Abgeordnete. Und in diesem ganzen Prozess haben sich viele Mieterinnen auch, müssen sich auch eine sehr starke eigene Expertise über diese Wohnungspolitik, die sie da betrifft, aneignen. Das ist auch der Fall, weil die in Parteien sehr, sehr wenig vorhanden ist. Also da gab es jetzt, alle Parteien haben über die letzten 20 Jahre auch ihre wohnungspolitischen Sprecher und Kreise und was weiß ich abgeschafft. Das gibt es erst seit ein paar Jahren wieder. Also das ist sozusagen eine Herausforderung für die Mieterin, dass sie sich mit diesen ja doch vielleicht eher trockenen Thematiken der Modernisierungsumlage oder irgendwas auseinandersetzen müssen. Und das ist aber auch geschehen. Also unglaublich viel Wissen ist da auch angehäuft worden von Mieterinnen. Genau, mit diesem Wissen gehen dann Mieterinnen also auf die Politik zu. Ist jetzt nicht so, dass sie da offene Türen einrennen im Normalfall. Hier sind eben sozusagen ist eine neoliberale Wohnungspolitik und allgemein Stadtpolitik stark tief verankert und auch eine ganz, ganz starke Verbandelung mit der Immobilienwirtschaft. Also das sieht man in Berlin an der SPD ja zum Beispiel auch fantastisch, wie das ineinander greift, auch die Akteure da. Das wiederum veranlasst die Mieterinnen dann dazu, dass sie oft eigene Ideen und Vorschläge machen und da sehr konkret werden und eben nicht so auf der appellativen Ebene bleiben, jetzt ne, bitte macht die Mieten runter, so, sondern sehr konkret sagen, das und das, so und so soll das gehen, weil die Politik es auch einfach nicht macht. Also das, ich finde es auch nicht schön, das ist auch schrecklich, die werden dafür bezahlt, das zu machen, die machen es aber nicht. Und dann müssen die Mieterinnen das machen. Genau, sie machen also konkrete Ideen und Vorschläge dafür, zum Beispiel wie oder von wem ein Gelände bebaut werden soll, wie der soziale Wohnungsbau umstrukturiert werden soll, wie die kommunalen Wohnungsunternehmen demokratisiert werden können. Und sie mischen sich in Beteiligungsverfahren ein, sie schreiben eigene Gesetzentwürfe oder sie veranstalten Bürger- und Volksentscheide. Dahinter steckt so ein bisschen so eine Idee des Selbermachens natürlich, aber ich finde schon auch unter der Berücksichtigung, dass Menschen eben unterschiedliche Ressourcen dazu haben, Sachen selber zu machen. Es gab mal so eine Broschüre von Kotti und Co., die hieß Alles muss man selber machen. Das fand ich eigentlich ganz gut. Das war so, was man eigentlich gar nicht möchte. Und das, wo eben klar nochmal reflektiert wurde, dass so eine Form von Selbstbestimmung eben auch eine gewisse ökonomische und soziale Sicherheit voraussetzt, ohne die man das vielleicht nicht in der Lage ist, diese Art von Autonomie auch zu haben. Genau, in dem Umgang mit den kommunalen Regierungen stoßen Proteste dann auf verschiedene Herausforderungen und das, in dem Buch nenne ich das auch verschiedene neoliberale Regierungstechniken, mit denen sie umgehen müssen. Und da will ich im Folgenden noch kurz 4 Stück vorstellen, die ihr wahrscheinlich auch alle aus eurer Praxis kennt. Die erste, deshalb wurde gerade schon angesprochen, ist, dass oft bestimmte Nachbarschaften so als Problemviertel identifiziert werden und auch benannt werden und damit erstmal so eine diskursive Abwertung passiert. Also es ist ein gefährlicher Ort oder was da ist, ist ganz viel Müll oder irgendwas Schreckliches passiert da immer. Und das ist oft sozusagen die Vorarbeit, um dann Gentrifizierung und Verdrängung zu legitimieren, dass da jetzt was passieren muss, weil das ist so ein Problemviertel. In Reaktion darauf bauen Mieterinnengruppen oft so eine ganz selbstbewusste Wir-Erzählung auf. Also Kotti und Co. sagt zum Beispiel entgegen dem Diskurs, dass das Cottbusser Tor ein gefährlicher und ein sozial schwacher Ort sei, sagen sie, wir haben Kreuzberg gemacht, wir haben das attraktiv gemacht, wir haben diesen kosmopolitischen Flair geschaffen, der jetzt so attraktiv ist für Touristen. Wir sind sozusagen nicht sozial schwach, was auch immer das Schreckliches bedeuten soll, sondern es sind gerade die sozialen Beziehungen, die wir hergestellt haben, die jetzt diese Urbanität machen, die ihr sozusagen verkaufen wollt. Also eine ganz starke, auch so, ne, so eine Kiez-Identität, die so, das gegen diese Angriffe von außen verteidigen soll. Ein weiterer Diskurs oder so eine Regierungstechnik, die immer wieder auf Mieterinnenproteste zukommt, ist die soziale Mischung, die Rede von der sozialen Mischung. Das finden alle super, was könnte man auch dagegen haben, soziale Mischung zu fordern. Das ist zu so einem unhinterfragbaren Argument geworden. Soziale Mischung ist gut für alle. Und zwar besonders für die ärmeren Schichten, die davon profitieren, auf eine irgendwie wundersame Art und Weise, dass sie neben Einkommen, also dass diese neben ärmeren Schichten neben einkommensstärkeren Haushalten wohnen. Wie genau sie davon profitieren, wird meistens überhaupt nicht erklärt, sondern das ist dann irgendwie so. Genau, das und vor allem in Aufwertungsprozessen, die staatlich vorangetrieben werden, wird diese Rede von der sozialen Mischung oft bemüht und dann wird gesagt, wir brauchen jetzt hier eine bessere soziale Mischung, um eine soziale Kommission oder sowas herzustellen. Und da, das soziale Mischung bedeutet dann natürlich, da müssen reichere Mieter hin und deswegen müssen die ärmeren Mieterinnen weg. Das ist die logische Konsequenz. Diesen letzten Halbsatz sagt man natürlich nicht öffentlich, aber das ist natürlich mit gemeint. Mieterinneninitiativen merken natürlich schnell, dass die Rede von der sozialen Mischung irgendwie gegen sie gerichtet ist und wehren sich deswegen auch dagegen. Und kann so drei unterschiedliche Strategien da identifizieren, wie sich Mieterinnen dagegen wehren. Die erste ist eher so ein affirmativer Umgang, indem man jetzt nicht diese Erzählung, dass soziale Mischung gut sei, die wird dann nicht angezweifelt, sondern es wird gesagt, wir sind ja schon gemischt. Und damit stellt man auch dieser homogenen Darstellung einer sozial schwachen oder benachteiligten Nachbarschaft einfach eine differenziertere Darstellung der eigenen Mischung entgegen und sagt zum Beispiel, wir sind Arbeiterinnen und Angestellte und Arbeitslose oder wir sind verschiedene ethnische Gruppen oder so und sagt, aber wir sind schon gemischt. Genau, das wäre der affirmative Umgang. Dann gäbe es einen eher aufklärerischen Umgang, wo Initiativen zum Beispiel darauf hinweisen, dass nie die Rede davon ist, dass reichere Viertel gemischt werden sollten und damit eben klar machen, es geht hier um eine Bevölkerungsstrategie, es geht hier um eine, es ist eben eine intendierte Verdrängung von ärmeren Schichten, also wo genau dieser Mechanismus aufgelegt wird im aufklärerischen Umgang. Und die dritte Strategie ist so ein bisschen diese Wir-Erzählung von vorhin, also die Umkehrung der Stigmatisierung. Also die Rede von einem angeblich sozial schwachen Viertel wird in der Erzählung von einer funktionierenden Nachbarschaft entgegengestellt. Wie gesagt, so, das ist hier überhaupt nicht so, wir sind eine solidarische Nachbarschaft. So. Genau, eine weitere Strategie, mit der sich Mieterinnen auseinandersetzen müssen, ist die der kreativen Stadtpolitik. Das ist genau in Berlin zum Beispiel rund um Mediaspray so ein bisschen vorgekommen. Da wird dann gesagt, also die Grundannahme, die dahinter steht, ist, dass eine irgendwie angeblich besonders kreative Klasse aus Wissensarbeiterinnen und Kulturschaffenden und Künstlerinnen, die würde für einen ökonomischen Aufschwung der Stadt sorgen. Kann man von der Theorie halten, was man will, aber diese Theorie wird sehr oft bemüht, um eben Aufwertung von Nachbarschaften zu legitimieren und voranzutreiben. Und dafür werden dann die besonderen Fähigkeiten und die Lebensstile von Künstlerinnen genutzt. Was ein Grund dafür ist, dass diesen Künstlerinnen dann oft so eine Pionierrolle zugewiesen wird und denen dann auch schuld sind an der Gentrifizierung. Aber oft sind das ja auch die ersten Opfer, die dann wieder gehen müssen, weil die sich ja auch selten dann die steigenden Mieten leisten können. Und deswegen haben sich in vielen Städten auch gerade Künstlerinnen zusammengeschlossen und wehren sich massiv gegen diese Indienstnahme von ihren Produktionen für die Legitimierung von Gentrifizierung in Berlin haben und brauchen. Oder ist ja in Hamburg ganz bekannt geworden, ja, die Proteste im Gängeviertel, die genau aus so einer Motivation herauskamen. Und eine letzte Regierungstechnik, mit der sich Mieterinnenproteste immer wieder auseinandersetzen müssen, ist das Regieren durch Partizipation. Also mittlerweile gehört ja zu jedem Stadtentwicklungsprozess auch rechtlich vorgeschrieben ein Beteiligungsverfahren, wo man sich beteiligen darf oder muss. Und das ist auch, also dass das so ist, ist auch Ergebnis von Protesten der 1970er und 80er Jahre, aber ist mittlerweile auch ein Mittel geworden, um Proteste zu befrieden. Weil in diesen Beteiligungsverfahren, das ist immer konsensual ausgerichtet, da darf es keine Interessenskonflikte geben, weil die wären ja unauflösbar. Deswegen muss immer ein Konsens hin und außerdem sind solche Beteiligungsverfahren sehr, sehr zeitintensiv, wenn man sich als Initiative da reinbegibt und dementsprechend halten die einen auch davon ab, andere Sachen zu machen, die vielleicht konflikthafter wären. Aber diese Beteiligungsverfahren haben in vielen Städten klappen die auch nicht so richtig als Befriedung, sondern im Gegenteil, sie sind ganz massiv Anlass für Proteste, weil sie eben so laufen, wie sie laufen, weil Leute merken, dass die wirklich wichtigen Entscheidungen da überhaupt nicht getroffen werden können. Also zum Beispiel beim Tempelhofer Feld, da gab es ganz viele Nachbarschaftsversammlungen in den Nachbarschaften rund ums Tempelhofer Feld und da sollte dann drüber gesprochen werden, wo die Parkbank hinkommt bei dem ganzen Neubau, der da passieren soll. Und dann haben die Leute natürlich zu Recht gesagt, Moment mal, über was reden wir hier eigentlich? Und die wirklich wichtigen Fragen sind eben schon entschieden und wir dürfen jetzt hier nur so Beschäftigungstherapie machen. Deswegen ganz oft eben gehen Mieterinneninitiativen dazu über, diese Veranstaltungen zu boykottieren oder sie sich anzueignen, das Mikro der Moderation mal aus der Hand zu nehmen und selber zu gestalten, wie der Abend abläuft. Sie organisieren auch eigene Beteiligung. Nachbarschaftsversammlungen gibt es immer mehr. Also das ist ja auch eine Form von Beteiligung von weiteren Menschen. Oder sie greifen eben zu so direktdemokratischen Instrumenten, wie im Fall des Tempelhofer Felds dann im Volksentscheid, was ja auch eine Form von Beteiligung ist, einfach der ermächtigten Selbstbeteiligung. Genau, die Mieterinnenbewegung würde ich sagen, als Zusammenfassung fordert also die staatlichen Institutionen für die Erfüllung von des Gemeinwohls wieder ein, weil sie sagt, dass die dienen nicht mehr dem Gemeinwohl, weil sie eben schon privatisiert wurden oder weil sie vielleicht öffentlich sind, aber trotzdem total einer Profitlogik unterworfen sind. Genau, deswegen auch diese Kombination aus der Forderung nach öffentlichem Wohnungsbau zum Beispiel und gleichzeitig aber dessen Demokratisierung. Und diese Mieterinnenbewegungen mit ihren ganzen Ideen und Vorschlägen, glaube ich, zeigen ganz gut, dass Gentrifizierung keine Naturgewalt ist und dass eigentlich eine lebenswerte Stadt für uns alle durchaus möglich wäre, wenn man denn wollen würde. Dann würde ich jetzt die Diskussion eröffnen. Gibt es erstmal konkrete Nachfragen, Verständnisfragen? Zur Diskussion anregen. Also so, weil ich hatte halt überlegt, auch natürlich auf Basis dieser Enteignungsdiskussion, die gegenwärtig stattfindet, auch in den Medien, dass Grund und Boden ja im Grunde genommen gehört zum Leben dazu, wie die Atemluft oder Wasser oder so, sowas darf eigentlich nicht privatwirtschaftlich, also es dürfte eigentlich keine Grundbesitzer geben, die privatwirtschaftlich Grund und Boden bearbeiten oder damit nicht bearbeiten, das machen ja wieder andere für sie, aber letztendlich bewirtschaften und was denkt ihr dazu? Also wie könnten wir so eine Kampagne, wenn es um Enteignen geht, Grund und Boden, weil im Grunde basiert es zum größten Teil auf Raub. Ne? Die haben mittels Kriegen und bewaffneter Einheiten früher ja das Land geklaut. Das kann man nachlesen in der ursprünglichen Akkumulation im Kapital, das ist dargestellt. Ne? Also was denkt ihr dazu? Hätten wir noch eine Meldung? Meine Frage ist zu dieser Demokratisierung von Wohnraum, was du erzählt hattest. Und zwar gerade, wenn man auch was du erzählt hast, irgendwie das, klar, irgendwie man muss sich das ganze Wissen aneignen und es ist eh schon super schwierig. Also wenn man jetzt nicht, wie du zum Beispiel, das Glück hast, irgendwie sozusagen das mit dem Beruf zu vereinbaren, was ich eh das Gefühl habe, was in Teilen der Mieterbewegung ziemlich ausgeprägt ist. Wenn man das alles nicht hat, so wie soll das funktionieren mit einer Demokratisierung sozusagen der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften, trotzdem noch diese Diversität, sage ich mal, also von den unterschiedlichen sozusagen, was weiß ich, Herkünften aus allen möglichen Backgrounds sozusagen, die wir eigentlich in den Mieterorganisationen haben, dass man das auch dort dann aufrechterhält. Ja, also das ist eine super wichtige Frage, genau. Das ist ja, also genau, das ist ja die Frage, wie kann man die irgendwie beteiligen, nicht nur beteiligen, sondern zur Selbstorganisation bringen, die sonst immer von sowas ausgeschlossen sind, weil das wäre natürlich eine Gefahr, wenn man einfach sagt, jetzt beteiligt euch mal überall, dann rennen halt die gleichen Mittelschichtsleute wie immerhin und setzen ihre Interessen durch. Also genau das sollte nicht passieren. Und ist auch nicht nur der Fall. Also es gibt in diesem, konkret gibt es ein Bündnis, in dem Sondrin, die vorhin die Demo vorgestellt hat und ich auch zusammen sind, das nennt sich Kommunal und Selbstverwaltet Wohnen. Da sind Häuser drin, da sind aber auch Siedlungen drin. Da ist zum Beispiel das NKZ am Kotti drin. Das ist ja eine Siedlung mit 300 Wohneinheiten, die jetzt selbst organisiert einen Mieterinnenrat gewählt und gegründet haben, der die Leute da organisiert. Das ist aber trotzdem natürlich so viel Arbeit, ne? Also das sind, und das funktioniert also repräsentativ dann nur noch. Das funktioniert nicht mehr in einem Hausplenum wie in einem ehemals besetzten Haus oder so, wo dann alle sich einmal im Monat zusammensetzen. Das funktioniert bei 300 Wohneinheiten nicht mehr und bedarf sehr viel Arbeit von verschiedenen Leuten und sollte inklusiv bleiben. Ich weiß, also es ist keine befriedigende Antwort, ist mir klar. Aber genau, also das ist sozusagen eine wichtige Baustelle, ich glaube, in der sich aber auch viele Leute bewusst sind. Nicht alle, aber viele Leute schon. Wie werden sich denn die Menschen in anderen Städten gegen Zwangsumarmungen? Also wir sind zum Beispiel akut bei einer Zwangsumarmung betroffen, also unsere WG in der Wienerstraße 8. Letztendlich ist es ja so, wenn es einen Räumungstitel gibt, dann wird der halt mit Gewalt durchgesetzt und oftmals mit massiver Polizeigewalt, wie im Falle der Familie Böbel, wo dann 850 Riot-Cops mit schwerer Maschinerie und Hubschrauber dann und illegalen Methoden die Zwangsräumung durchgeführt haben. Und gegen sowas ist es ja irgendwie schwer anzukommen. Ja, bei minus 4 Grad, muss man auch dazu sagen, war das damals. Ja, genau, also ich glaube, diese Zwangsräumung, es gibt in vielen Städten, so nicht in vielen, aber in einigen, so Zwangsräumungsbündnisse, wie auch in Berlin, Bündnisse gegen Zwangsräumung natürlich, die ja die Strategie verfolgen, sozusagen konkret betroffene Leute zu organisieren und dann die davor zu begleiten, also auch versuchen, das rechtlich abzuwenden, dass das so ist, die Vermieterinnen unter Druck zu setzen und im Zweifelsfall halt die Zwangsräumung zu blockieren. Ich denke, dass man, also meine Einschätzung davon ist, dass diese Blockaden nicht unbedingt für diesen konkreten Fall wirksam sind, weil selbst wenn man es schafft, es zu blockieren, kommt die Gerichtsvollzieherin halt 2 Tage später wieder. Aber durch die öffentliche Aufmerksamkeit, die das dadurch bekommen hat, gerade der Gülbul-Fall war ja wirklich, sozusagen, hat sehr viel Aufmerksamkeit bekommen und auch sehr viel Empörung bei allen möglichen Leuten verursacht, dass das durchaus mehr Wirkung hat für andere Leute dann. Ne? Das ist dann bitter für die Familie Gülbul. Aber genau, also dass diese Strategie nicht unbedingt immer eine unmittelbare für den konkreten Fall ist. Gleichzeitig zum Beispiel, was ja auch eine Strategie war, auch um Zwangsräumung zu verhindern, ist eben diese Zwangsräumung bei den landeseigenen Wohnungsunternehmen zu skandalisieren, wo es eben politischen Zugriff drauf gibt, wo man sagen kann, das muss da jetzt einfach sofort aufhören. Und was dann ja auch jetzt politisch mehr oder weniger gut umgesetzt wurde. Ja. Also somit die Frage mit Gerichtsvollzieher und Zwangsräumung. Da ist mir eigentlich schon mal was ganz Gutes passiert. Und zwar habe ich mal einen Gerichtsvollzieher rausgeschmissen mit der Begründung, dass seine Rechtsgrundlage, oder beziehungsweise war sogar eine Frau, dass ihre Rechtsgrundlage hinfällig ist, weil es hat sich auch irgendwie Zivilprozessordnung berufen oder so der erlassene Richter, weil nach meiner Ansicht nach sind die Artikel 1 und 20 des Grundgesetzes, die auch noch ewigkeitsgarantiert sind, sind einfach höhere Rechtsgüter als zum Beispiel die Zivilprozessordnung oder das bürgerliche Gesetzbuch. Das heißt, wenn mir jemand mit einem derart niederen Rechtsgrund mich belästigt, bin ich berechtigt, nach Artikel 20 Absatz 4 Widerstand zu leisten. Und wenn es sein muss, auch bewaffneten Widerstand. Das heißt, dieser Gerichtsvollzieher oder der Bullenleiter, der hat abzuhauen. Andernfalls bin ich berechtigt, bewaffneten Widerstand zu leisten. Wie ist das ausgegangen in dem konkreten Fall? Also in dem konkreten Fall ist die Gerichtsvollzieherin abgehauen und nie mehr wiedergekommen. Das war jetzt mal eine harmlose Sache, nicht so ein paar Euro von irgendjemand haben wollte, weiß ich nicht. Also es ging nicht um Zwangsräumung, aber es war halt irgendwie der Einsatz ein gerichtlich angeordneter. Es gab sogar einen Haftbefehl gegen mich. Ja. Und dann habe ich gesagt, hier, nee. Also es gibt Tote, wenn ihr das versucht durchzusetzen. Ja. Hier unten war noch eine Frage. Ja, aber ich glaube auch, dass es also tatsächlich hier auch Rechtsprechung gibt, die sehr deutlich eigentlich sagt, also Räumungen in die Obdachlosigkeit sind halt unzulässig. Ne? Also das ist halt durchaus so, dass Artikel 1 damit reinspielt, weil du halt nicht, du kannst halt in einer Situation wie in Berlin, kannst halt Leute nicht einfach auf die Straße werfen, so, ne, das ist jetzt nicht, also da sind auch durchaus Gerichte der Meinung, dass das so nicht geht, also das wäre auf jeden Fall auch mal was man gegenüber dem Bezirksamt halt vorbringen kann und sagt, ihr könnt hier nicht 5 Leute einfach auf die Straße werfen, wo keiner mehr eine Wohnung kriegt oder nicht weiß, wo die Leute hin sollen, so, ne, das geht einfach nicht. Und genau. Und dazu kurz eine Anmerkung. Eine Freundin von uns, Katharina Meyer von der Partei Die Linke, hat eine kleine Anfrage gestellt ans Bezirksamt, welche juristischen Möglichkeiten und welche sonstigen Möglichkeiten es gibt, um diese Zwangsräumung abzuwenden. Noch hat detailliert mehrere andere Fragen gestellt. Darauf hat die Freien Wurte, der Bezirksstadtrat von der SPD, geantwortet. oder was heißt geantwortet? Also er ist ja auf die Fragen gar nicht eingegangen, sondern er hat lediglich uns Plätze im Obdachlosenwohnheim angeboten. Das ist recht schwierig. Also ich meine, es ist jetzt nicht besonderlich überraschend, dass sowas von der SPD kommt, aber schon, also in mir ist so die Wut aufgekocht, kann es mir gar nicht vorstellen. Naja, ich finde, ein Problem gerade bei diesen ganzen Rechtsstreitigkeiten ist, dass das halt immer Einzelurteile sind. Also auch Mietrecht sind immer Einzelurteile. Und wenn in einem Haus irgendjemand Mietminderung macht, weil das Haus verschimmelt, und dann muss das jeder einzelne scheiß Haushalt machen. Und am Ende kommt bei jedem ein anderes Gerichtsurteil raus. Und das kann nicht, also das funktioniert dann nicht. Das ist super toll für sie, wenn sie sich da so wehren, ja, aber die meisten Leute können das nicht und machen das nicht und haben nicht die Energie, das zu tun. Und so, und deswegen kann das nicht die Lösung sein, dass jetzt jeder einzeln vor sich selbst vor Gericht oder gegen irgendwelche solche Zugriffe wehren muss. Das muss schon anders gehen. Deswegen ist zum Beispiel eine Forderung, die auch Bundesebene ist, ist ein kollektives Klagerecht von Miete. Verbandsklage. In den Zusammenhang, dass man als Verein klagen kann? Ich glaube nicht, oder? Aber es ist ja nicht nur auf Umweltgeschichten begrenzt. Es ist ja eigentlich, als Verein, der jetzt nicht wirtschaftliche Interessen hat, kannst du klagen. Das ist schon ein paar jetzt gegeben in letzter Zeit. Das ist als Gemeinschaft im Haus ein Verein gründen. Es geht aber nicht als Privatperson. Nee, na gut, du kannst ja, dann müsstest du ja einen Verein gründen, aber es ist ja dann. Das ist auf Umweltverbände beschränkt. Ich finde es auch weiterhin ist eine Forderung von Mietervereinen, dass sowas eingeführt wird. Ne? Und das auch nicht, also das dann, was es natürlich viel einfacher machen würde, dann könnten auch die Mietervereine sagen, wir gehen jetzt in dieses Haus und es lohnt sich, das da zu machen und für das gesamte Haus. Also es würde, glaube ich, schon sehr viel in dieser rechtlichen Situation sehr viel verbessern. Aber sagen wir mal, Siegel ist jetzt gebrochen mit der Verbandsklage, dass man das jetzt irgendwie auch ausweichen kann. Ja. Gibt es da noch Fragen? Ich hatte noch eine Anekdote auch aus dem Wedding, was ich so krass fand. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gekriegt habt. Hier gab es ja auch diesen Volksentscheid zum Tegel-Flughafen. Und der war ja, es war ja völlig absurd da, was hat die FDP ja damals vorgeschlagen. Die wollten ja Tegel noch weiter offen lassen und zusätzlich zu BER noch mehr fliegen und noch mehr Kapazitäten und bla bla bla. Und diesen Krach halt weiterhin hier haben über, ich weiß nicht wie viele hunderttausend Menschen, die hier leben so. Und krasserweise waren mit die höchsten Zustimmungsraten, das wieder, also das offen zu lassen und diesen Fluglärm weiter zu ertragen, waren halt in Reinickendorf und in Wedding und überall da, wo es halt am krassesten ist. Und Leute haben sich ja zum Teil auch gefragt. Genau. Ja, und so weit ist es, dass du ankreuzt, ich will weiter dieses Geballer über meinem Kopf haben, so, weil du Angst hast, dass du sonst aus deiner Wohnung rausfliegst. Also wenn das die Verknüpfung ist, und das haben viele Leute so als einen Grund halt angeführt oder eben auch so gesehen, ne? Weil sonst gibt es wenig Grund dafür, sich diesen Stress da halt herbeizuwünschen. So. Ja, das fand ich sehr bemerkenswert. Ja, das stimmt, dass die Abstimmung so war, aber die Mieten explodieren ja trotzdem. Also ich wohne genau in Verlängerung, oder wir wohnen genau in Verlängerung der Einflugschneise. Mhm. Die Mieten in unserem Haus zum Beispiel sind um 260% gestiegen in den letzten 9 Jahren. Und in der ganzen Umgebung ist es das Gleiche. Also es wird saniert bis zum geht nicht mehr. Und die Mieten explodieren und findest auch keine bezahlbaren Wohnungen, also selbst in der Lärmzone. Ja, auch nochmal zur Anknüpfung an das Argument, dass man sich ja auch nicht immer schafft zu organisieren, wären jetzt auch noch meine Fragen, was man trotzdem als Individuum machen kann, weil man kann ja nicht von jedem Menschen erwarten, dass er sich politisch so mega ins Zeug, also ja, wenn man noch 3 Kinder hat und arbeitet, wie soll es gehen, auf der anderen, also und abgesehen davon werde ich jetzt nicht erwarten, dass in den nächsten Jahren und schon gar nicht bei der Koalition diese Mietrechte umgesetzt werden, weil das Interesse ja gar nicht da ist. Dementsprechend geht es ja trotzdem, was macht man in der Zwischenzeit oder während man diese Rechte eben noch nicht hat. Und da kann man ja schon einiges auf individueller Ebene machen, ohne sich ja so mega groß zu organisieren, wie wenn man halt eine Rechtsschutzversicherung hat oder Mitgliedschaft im Mieterverein, dann kann man schon einiges machen. Also wir haben jetzt unsere Betriebskosten jedes Mal in Frage gestellt, haben jetzt 180 Euro zurückbekommen, manche sollten 1000 Euro nachzahlen, müssen nichts nachzahlen. Also da ist schon einiges, was man machen kann und wo man auch dem Vermieter zeigen kann, ja, also wir gehen gegen euch vor und da trauen die sich halt auch nicht mehr. Zig Leute hatten schon eine Kündigung wegen irgendwelchen Sachen, die sind alle nicht durchgegangen. Wir haben die Sanierung abgewandt, wir haben Denkmalschutz beantragt, wir haben das halbe Haus hat die Maßnahmen widersprochen. Wenn 17 Leute einer Maßnahme widersprechen, müssen die 17 Klagen führen, damit sie überhaupt in die Wohnung kommen dürfen. Damit hätte man schon eine Sanierung um Jahre aufgeschoben. Das heißt, vielleicht sind die dann so pleite, dass sie die Sanierung machen können. Und viele Leute denken vielleicht, oh, wenn ich widerspreche, dann könnte ich gekündigt werden. Das ist meistens gar nicht der Fall, weil zum einen dürfen sie einen deswegen nicht kündigen und zum zweiten, wenn ich die Miete danach eh nicht zahlen kann, dann kann ich ja auch klagen und der vielleicht verliert. Also es gibt noch so viel auf der Ebene davor, wo ich denke, da könnte man vielleicht mehr informieren, dass Leute auch wissen, sie haben auch individuelle Rechte und das wissen die meisten gar nicht. Also die meisten zahlen einfach und haben so, wenn ich was sage, dann wird es sofort gekündigt und so. Also ja, wenn man dann so Mieter wie jung geht, nimmt man dann einfach so hin, weil man halt einfach denkt, so, oh, was hab ich denn gewohnt? Ja, dabei kann man das alles, man kann mit 1000 Argumenten, warum man die nicht zahlen muss, warum das Haus im schlechten Zustand ist. Also da gibt es ganz viel immer noch auf der Ebene. Auf jeden Fall, aber um die Leute zu informieren, muss ja irgendjemand zumindest politisch organisiert sein und das tun, ne? Also nicht so wie du den. Weiß nicht, das scheint jetzt in der Erzählung aus deinem Haus zu sein. Und wenn ihr das wirklich alle so durchgezogen habt, dann klingt das für mich schon so, als wärt ihr organisiert. Ja. Als würdet ihr euch auch austauschen. Ein paar Leute, die das alles machen und die anderen ziehen nur mit, klar. Aber ja, das ist jetzt nicht anders in anderen Häusern. Dazu noch eine kleine Anekdote. Bei unserem Haus zieht die Hausverwaltung uns auch als Firm ab über die Betriebskosten. Und fast alle zahlen die anscheinend für uns sehen auch nicht mal die Belege ein. Und ich bin dann mit einer Freundin zur Hausverwaltung gegangen, um die Betriebskostenbelege einzusehen. Und dann hat uns die Mitarbeiterin zuerst reingelassen und dann sofort die Polizei gerufen und eine Anzeige gestellt wegen oder Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch. Was? Ja, also als du das gerade erzählt hast von dem Fall von deinem Haus vermutlich, dass ihr euch zusammengeschlossen habt und alle oder viele, die im Haus gewohnt haben, haben dafür gesorgt, dass die Nebenkostenabrechnung geprüft wird und dann habt ihr durchgesetzt, dass ihr weniger Miete bezahlen müsst, musste ich auch gleich denken, wow, ihr seid ja schon wahnsinnig gut organisiert, weil das schaffen echt wenige, dass sie das so hinbekommen. Und ich denke, das kann ja dann manchmal auch entscheiden, ob man 180 Euro mehr oder weniger Miete hat, ob man da wohnen bleiben kann oder nicht. Von daher, ich denke, das ist ein gutes Beispiel, wie man sich organisieren kann gegen steigende Mieten. Und wer jetzt, also ich bin Hannes von der AG Starthilfe, der Deutschen Wohnen-Enteignen-Kampagne. Und wir haben die AG Starthilfe, also es gibt den Volksentscheid, das kennen sich ja viele. Und die AG Starthilfe ist nochmal eine andere Arbeitsgruppe. Und wir wollen Mieterinnen und Mieter dabei unterstützen, wie sie sich selbst organisieren können gegen solche Dinge, wie es schon beschrieben wurde. Und ich habe diese Flyer auch dabei. Wir haben so eine Workshop-Reihe. Und wir haben zum Beispiel einen Workshop, der findet jetzt übernächstes Wochenende statt. Wie kommt ihr mit euren Nachbarinnen ins Gespräch? Da geht es genau um sowas. Also wie spreche ich eigentlich Leute, die ich nur so vom Sehen vielleicht kenne, an, um gemeinsam mit ihnen was zu starten? Wir haben einen weiteren Workshop, der findet dieses Jahr noch zweimal statt. Wie gelingt eine gute Mieterinnenversammlung, wo man eben gemeinsam irgendwie was auf den Weg bringen kann? Dann haben wir noch einen Workshop, wie man gemeinsam in Aktion kommen kann und einen zur Öffentlichkeitsarbeit, weil eben ist für viele, erstmal, wenn man zum ersten Mal in Presse oder mit Politikern redet, ist deine Hemmnis da, aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass man das gemeinsam lernen kann, wie man das gut machen kann. Also diese Flyer habe ich vorne auf diesen Infotisch gelegt, schaut euch das mal an und wir freuen uns immer, wenn Leute da hinkommen, die Lust haben, sich mit ihren Nachbarinnen zu organisieren und den Vermietern mal zu zeigen, wo der Hammer hängt. Die Umweltpartei sein, wegen den Fridays for Future Demonstrationen, aber auch wegen den Mieten. Sie will sich jetzt ganz explizit für Mieten einsetzen, aber man könnte mit denen das, die SPD nichts gegen Zwangsräumung macht, wirklich mal einen wöchentlichen Flashmob vom Kurt-Schumacher-Haus machen. Ja, also, und da die Wut denen quasi ins Gesicht brüllen, die da reingehen. Wär doch auch mal eine Idee. Ja, ich würde gerne nochmal an das anknüpfen, was du für AG Stadthilfe berichtet hast. Also, tolle Sache, vielen Dank auch für euer Engagement und das Organisieren von solchen Workshops. Tatsächlich ist es ja so, dass es einfach Orte gibt in Berlin, also wir merken das gerade bei uns im Haus, wo die Praxis dann natürlich sehr schwierig ist, also sich so in der Nachbarschaft zu organisieren. Lisa Form hat das ja auch beschrieben können, weil Menschen mit unterschiedlichen Ressourcen unterwegs sind, häufig die Sprache gar nicht sprechen und so weiter und so fort. Und da dann wirklich eine solidarische Hausgemeinschaft zu organisieren, da merkt man halt einfach auch, wie krass halt einfach so eine Verdrängungspolitik oder insgesamt halt eine Politik irgendwie die Leute schon so verunsichert hat, dass sie gar nicht in der Lage sind, sich zu wehren und lieber den Kopf einziehen und sozusagen stillhalten und einfach auch gar nicht über ihre Rechte im Klaren sind. Und wenn man dann versucht, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, also, ne, also wie soll man sozusagen Leuten Solidarität anbieten, die selber noch nie die Solidarität wirklich erfahren haben? Also bei uns im Haus leben hauptsächlich eben Familien mit bulgarischer Herkunft, Rumänen und so weiter und so fort. Wenn man denen im Hausflur sagt, so ey, hier, hör mal zu und so, wir machen das und das, dann erntet man zwar irgendwie einen Kopfnicken und irgendwie so, aber also das ist nicht wirklich nachhaltig. Und da vielleicht auch nochmal der Tipp an die AG, vielleicht könnt ihr das irgendwie mitdenken, dass es auch irgendwie auf jeden Fall Sachen in anderen Sprachen geben muss. Ne? Also selbst bei guten Initiativen, Mietergemeinschaft oder sowas, man kriegt halt Infoblätter auf jeden Fall zu allem möglichen Kram, aber nichts auf Türkisch, nichts auf Bulgarisch, irgendwie, da würden ja manchmal kleine Handzettel reichen, dass man den Leuten das gibt, irgendwie, dass sie sich in ihrer Sprache darüber auseinandersetzen können, weil häufig ist halt wirklich diese Kommunikationsbarriere wirklich das, woran es scheitert, ne? Die Organisation von so einer Hausgemeinschaft dann schon im Anfangsstadium zum Alarm kommt. Also wenn ihr da irgendwie die Ressourcen habt oder sowas, das ist natürlich viel Arbeit, Sachen zu übersetzen und so, aber das einfach vielleicht so ein bisschen mitzudenken, um die Leute da auch wirklich handlungsfähig zu machen, dann dass das halt nicht gleich zum Ende kommt. So. Ja, das ist voll der gute Hinweis auf jeden Fall. Wir haben uns auch darüber schon Gedanken gemacht tatsächlich. Wir haben jetzt nicht an die Sprachen als allererstes gedacht, also Bulgarisch und Rumänisch. Aber wir haben ja, also nochmal ein kleiner Werbeblock, auf der einen Seite des Flyers sind diese Workshops, auf der anderen ist unsere Broschüre, die wir gemacht haben, wo eben wir die Erfahrungen von Kotti und Co., aber auch vom Bündnis Otto Susip, in dem ich jetzt seit einigen Jahren aktiv bin, und an anderen Mieterinitiativen sind damit eingeflossen. Und darum geht es, wie kann man sich zusammentun, wie kann man sich organisieren, um eben eine starke Gemeinschaft zu bilden und gegen den Vermieter oder gegen irgendwelche Profitinteressen, die einem entgegenstehen. Und diese Broschüre wollen wir jetzt übersetzen und sind wir gerade dabei, eine Finanzierung hinzukriegen. Und es geht ja immer auch, Ressourcen ist immer ein Problem und auch finanzielle Ressourcen. Aber wir wollen jetzt erstmal anfangen, dieses Türkische und das Russische zu übersetzen, weil wir gerade in Siedlungen aktiv sind, wo eben viele Leute das als erste Sprache haben. Aber ich werde das auf jeden Fall mitnehmen, dass wir als nächstes dann auch drüber nachdenken, Bulgarisch, Rumänisch und eben Arabisch und andere Sprachen, die in Berlin jetzt eben viel auch gesprochen werden von Leuten. Also vielen Dank. Ja, vielen Dank euch. Da hinten ist noch eine Frage. Ja, und zwar zum Beispiel bei Kotti und Co. gab es früher mal den Slogan Löhne rauf, Mieten runter. Und auch bei Hände weg vom Welding, da wird ja viel thematisiert, irgendwie das Wohnen hängt auch viel mit Jobcenter zusammen, weil wenn man nur Hartz IV bezieht, so die bezahlen die Miete und man geht dann immer dahin und so. Also sozusagen andere Sphären irgendwie, was weiß ich, auch Arbeit sozusagen mit zu thematisieren, weil wie viel Miete ich ausgebank natürlich auch davon ab, irgendwie wie viel habe ich eigentlich insgesamt, wenn ich jetzt irgendwie 5.000 habe, dann sind halt irgendwie 500 auch nicht mehr viel. Und meine Frage wäre jetzt ein bisschen an alle und vielleicht auch besonders ans Podium, wo es vielleicht so Organisierungen schon mal gab, wo sozusagen diese Sprung geschafft wurde, dass man gesagt hat, okay, Mietenpolitik auch mit Arbeitspolitik zu verbinden. Das würde mich mal interessieren, ob es das irgendwo gab, wo das gut funktioniert hat oder so. Das ist ein bisschen deine Frage. Okay. Genau, also ich glaube, also diesen Spruch gibt es immer noch, du hast gerade so gesagt, das ist hoch mit den Löhnen, runter mit den Mieten, das finde ich immer noch eine der zentralen Sachen, die immer noch gerufen werden, aber geht es über diese symbolische oder akklimatorische Ebene hinaus? Ich glaube, selten, also weil sozusagen die Regelungsebenen halt auch andere sind, ne? Also sozusagen Mietenpolitik ist auf allen Bundes, Landes- und aber auch vor allem kommunalpolitischer Ebene wichtig, die ganzen arbeitsrechtlichen Dinge, ja, nicht, also mir fällt kein Beispiel ein, vielleicht fällt irgendjemand anders einem eins ein, aber was ich glaube, oder was wir vor der Veranstaltung gesprochen haben, was ja auch eine wichtige Frage ist und ich finde auch eine der wichtigsten für die Mieterinnenbewegung in Berlin ist, wie man sich allgemein mit anderen Kämpfen, mit anderen Themen verbindet, jetzt nicht nur zum Thema Lohn oder Arbeitsbedingungen oder solche Sachen, sondern ganz allgemein mit verschiedenen Themen. Und ich finde, das ist eine der großen Schwächen, ne? Dass wir sozusagen super monothematisch unterwegs sind und immer nur Wohnen thematisieren und nicht mal Stadtentwicklung oder irgendwie lebenswerte Nachbarschaften großartig thematisieren, sondern wirklich nur Wohnungspolitik. Und das ist ja keine starke linke Bewegung. Also da, wo das kann so ja nicht klappen, da muss man schon mehrere Sachen irgendwie gemeinsam thematisieren. Und ich finde, ein Beispiel, wo das in den letzten Jahren gelungen ist, ist eben in Spanien, in den municipalistischen Bewegungen, die es da in Städten gab, ja, wo die auch sehr stark aus sozialen Bewegungen herausgekommen sind und eben aus verschiedenen, zu verschiedenen Themen und dann Plattformen gegründet haben und damit sich als Wahlplattform aufgestellt haben, sich dann wählen lassen und das auch an die Regierung geschafft haben, in Madrid und Barcelona zum Beispiel. So, mein Vorschlag ist überhaupt nicht, eine Wahlplattform zu gründen, weil ich glaube, die Situation ist überhaupt nicht gegeben dafür in Berlin. Aber was man sich von denen, glaube ich, abschauen kann, ist diese kommunale politische Ebene, wo wir in Berlin ja sogar noch das super krasse Glück haben, wir haben sowohl kommunale Ebene mit den Bezirken als auch Landesebene mit Berlin, dass man das als strategischen gemeinsamen Punkt von verschiedenen Kämpfen nimmt. Also zum Beispiel sagt, die Solidarity City Bündnis möchte die Zugänglichkeit der Gesundheitsvorsorge für legale und illegalisierte Migrantinnen verbessern. Und da geht es um städtische Infrastruktur, da geht es um die Krankenhäuser und da geht es um die die Senatsverwaltung für Gesundheit und so. Und die gehen quasi diese politische Ebene an und genauso tun wir das als Mieterinnenbewegung auch. Und das ist ein Punkt, über den wir uns verbinden können, auch mit ganz vielen anderen. Also wir könnten uns mit Kita, Schule, Bildung, all das wären Sachen, wo man sagen könnte, wir framen das irgendwie als soziale städtische Infrastruktur, die wieder uns gehören muss. Und ich glaube, das wäre eine Möglichkeit, wo man strategisch gemeinsam arbeiten könnte und dann aber auch diese Organisierungsfrage ist, glaube ich, die andere, wo man sich viel mehr austauschen müsste, weil in all diesen verschiedenen Bewegungen wird sowas gemacht, gibt solche Gruppen, die so Workshops machen und sich überlegen, wie organisiert man überhaupt Leute, und das wäre ein anderer Punkt, wo man mal ansetzen könnte, dass man das bündelt, dass man sich überhaupt mal kennenlernt und das ja, zusammengehen könnte. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Antwort auf die Arbeitsfrage. Aber ich würde kurz auch noch darauf antworten. Also in der FAU Berlin, also der Freien Arbeiterinnen und Union Berlin, gibt es Tendenzen, Bestrebungen, genau auch das Thema Mieten stärker in den Fokus zu nehmen. Das ist ein Ansatz. Wir von Henneberg von Wedding arbeiten zum Beispiel stark mit BASTA zusammen. Das könnte natürlich immer noch ausgeprägter. BASTA ist eine Erwerbsloseninitiative, die trifft sich hier um die Ecke in der Schererstraße, um einfach Leute bei der beim Weg zum Amt zu unterstützen, gemeinsam den Jobcenter-Antrag auszufüllen und so weiter. Und was jetzt relativ neu ist bei Henneweg, hat versucht gerade eine Mietenkampfkommission aufzubauen. Und da wird die erste Veranstaltung mit Aktivisten vom Hostel Wombats, das ist in Mitte, führen gerade einen Arbeitskampf. Und genau über solche, wenn in einer Organisation genau diese Themen bearbeitet werden, dann wissen halt Leute darüber Bescheid, können mal zumindest, das ist glaube ich der erste Schritt, Leute dazu zu animieren, hey, vielleicht interessiert dich auch diese Veranstaltung, dadurch kann auch eine Politisierung in anderen Bereichen stattfinden. Wenn du das gerade sagst, fällt mir noch ein, dass zumindest die Gewerkschaften jetzt auch langsam auf dem Trichter mit den Mieten gekommen sind. Im Sommer hat Horst Seehofer den Wohngipfel ausgerufen und daraufhin haben verschiedene Akteure den Gegengipfel dazu ausgerufen, auf dem keine Vertreterin der Immobilienwirtschaft waren. Die waren nämlich alle bei Horst Seehofer. Und da waren zum ersten Mal, würde ich sagen, die Gewerkschaften auch mit dabei, der DGB und auch die Sozialverbände, also Und das ist vor ein paar Jahren hat André Holm schon im DGB auch einen Vortrag gehalten. Also die kennen das Problem und wissen das und sie tun nichts. Deshalb fände ich es auch sehr wichtig, einfach mal vom DGB zu protestieren oder um den herum mal eine Krachtdemo zu machen. Genau, ich war noch wirtschaftspolitischen, strategischen Entscheidungen. Sitzt halt der DGB-Vorstand mit dabei und mit das mit. Genau, es ist aber was anderes, ob André Holm da einen Vortrag hält oder ob die mit veranstalten. Und sie haben das wollte ich noch erzählen, sie haben das nicht getan, weil sie selber auf die Idee gekommen sind, dass das eine super Idee ist in den Vorstandsebenen, sondern sie haben das gemacht, weil die Basis der DGB, der Mitglieder auch gesagt hat, das ist eins unserer wichtigsten Probleme. Also auch solche Institutionen, auch solche Tanker sind, zumindest wenn man lange genug drückt, auch ein bisschen umlenkbar. Und auch die, wenn die Leute, die dort organisiert sind, eben sagen, das ist schön, wenn ihr Lohnsteigerung durchsetzt, wenn das aber von meiner Mietsteigerung aufgefressen wird, dann bringt es mir nichts. Also. Aber ich wollte auch noch auf seine Fragen kurz eingehen. Also weil ich bin jetzt 63 und früher in einer feministischen Bewegung ging es so um die Rolle der Hausfrau. Und es gab auch in Italien eine starke Kämpfe für Hausarbeit. Da gibt es auch ein Buch von Maria Rosa de la Costa, Selma James. Und darin wurde genau das, die Arbeit quasi der Frau im Haushalt als quasi primärer Arbeitsplatz. Das ist heute auf globalem Level immer noch, weil es einfach tradierte patriarchale Rollenzuweisungen sind. Oder die Frau arbeitet auch mehr im Haus. Und ich denke, das sollten wir auch stärker thematisieren. Aber gleichzeitig so aufhebend gedacht, wie könnte Wohnung für uns als positiver Lebensraum geschaffen werden? Dass man das so gegenüberstellt. Weil wie wir wohnen, das ist ja auch völlig entfremdet. Ne? Also weil im Grunde genommen Wohnen, so für die Arbeiterklasse war das Reproduktion der wahre Arbeitskraft. Ne? Und im Grunde genommen mal lucht mal und schläft quasi nur zu Hause, um dann wieder zur Arbeit zu gehen. Das hat sich geändert oder es gibt eine breitere Mittelschicht mittlerweile, aber so für die meisten Malucher ist es immer noch so. Und auch viele, die halt eben im Haushalt arbeiten, aus Migrantenfamilien oder so, die früher aber auch. Perle, ja. Die haben aber früher natürlich auch in einer Fabrik gearbeitet, aber diese Industriearbeitsplätze sind halt ausgelagert worden, weggefallen, ne? Wie auch Bosch Siemens Hausgerätewerk oder so. Ne? So. Gibt es gerade weitere? Ja, vielleicht auch noch eine Sache zu dem Verbinden von Kämpfen, das fand ich richtig cool. Ich komme da so ein bisschen aus der Klima-Ecke und ich glaube, dass das halt auch ein wichtiger Punkt ist, der halt auch oft in solchen stadtpolitischen Diskussionen, habe ich das Gefühl, manchmal so ein bisschen untergeht auch. Dass häufig gesagt wird, naja, das Wichtigste, was wir machen müssen, ist halt neu bauen. So, wir müssen noch mehr bauen, damit mehr Platz ist, der verteilt werden kann, damit es irgendwie gerecht wird. Und das Problem ist halt tatsächlich, dass wir nicht mehr bauen können, weil die Ressourcen einfach nicht da sind. Also es ist einfach so, die Zementproduktion zum Beispiel ist mehr CO2 als scheiß Fliegen auf der ganzen Welt. So, es gibt keinen Sand mehr an manchen Stellen. Also es sind tatsächlich auch, und dazu kommt auch noch, man wird es gar nicht schaffen, so viel zu bauen, wie teilweise so gesagt wird, aber einfach von diesem Gedanken her, so dass man immer noch mehr machen kann. Es gab noch nie so viele Gebäude auf der Welt wie heute in der Geschichte der Menschheit. Es gab noch nie mehr. Und das, glaube ich, fand ich irgendwie so einen total wichtigen Punkt auch zu sehen, also bei dem Enteignen oder bei dieser Idee von, okay, wir müssen es halt anders verteilen, vielleicht auch diese ökologische Perspektive so ein bisschen zu bedenken, denn das ist halt genau, das ist irgendwie auch so das Kapitel. Ja, da gibt es auf Arte eine Doku zum Bausand, ne? Die finde ich sehr interessant. Weil Sand gibt es viel, aber nicht Sand aus dem Meer. Und für Beton können wir diesen Sand von Ufern und so oder aus dem Meer wird es zum Teil rausgepumpt mit großen Trawlern. So, wenn's doch okay. Zum Kämpfe verbinden würde ich auch noch ganz kurz Werbung fürs Kiezhaus Agnes Reinhold machen. Das ist ein neuer Ort in Wedding, wo viele Initiativen zusammenkommen, die halt irgendwie unterschiedliche Kämpfe bedienen. Und genau, da liegen auch ab und zu die Flyer und draußen noch eine Zeitung, die auch entsteht. Und genau. Genau, also das ist ein selbstorganisiertes Projekt, wo wir immer Fördermitglieder suchen, die einfach, es geht darum, die Miete reinzukriegen, die ist noch nicht komplett drin. Wenn ihr Lust habt, kommt vorbei, schaut euch das mal an, das ist Nähe U-Bahnhof Rehberge. Dann will ich jetzt vielleicht so ein bisschen erstmal Danke sagen an euch alle und ein bisschen...